오케이. Ich bin immer noch ein Mensch und war es immer, seit ich bin. Karg und rein und nackt geboren, wuchs heran und lernte stehen. Wusste nichts von dieser Welt, tausend Wege waren zu gehen. Auf drei geht's los, ich bin immer noch ein Mensch. Ich bin hungrig und leer, aber immer noch stark. Ich bin hier und am Leben, ich bin immer noch ein Mensch. Ich bin jung, ich lebe, ich bin immer noch ein Mensch. Ich bin töricht und jung, ich bin weise und alt. Und so soll es sein, ich bin immer noch ein Mensch. Der immer glaubte, es wird gut. Dämonen spielen nicht nach Regeln. Der erste Weg durch Rauch und Blut. Die Sonne auf Nacken beteilt. Nun lieb ich Wort und band mich wieder. Nichts ist vorbei. Ich bin immer noch ein Mensch, ich bin hungrig und leer, aber immer noch stark. Ich bin hier und am Leben, ich bin immer noch ein Mensch. Ich bin müde und klein, aber immer noch wach. Ich bin hier und ich lebe, ich bin immer noch ein Mensch. Ich bin töricht und jung, ich bin weise und alt. Und so soll es sein, ich bin immer noch ein Mensch. Und war es noch, als man mich trat, dass nichts es griff nach meiner Höhle. Es schickte mich auf dunkle Pfad. Selbst mein Name war egal. Der dunkle Schrei ließ mir kein Handeln, aber alles Schiffen überhört, damit das Nichts mich nicht verschlingt und meine Füße sich noch tragen, damit der Hass mich nicht durchdringt. Blieb ich niemals stehen, denn der Weg des Lichtes scheint nicht um der Hass. Ich bin immer noch ein Mensch, der dorthin ging, wo nichts mehr schmerzt. Es war keine dunkle Höhle, es war mein Ich, es war ihr Herz. Von allem Wahnsinns fand ich nichts. Es ist so still, ich höre dich atmen, wir bleiben stehen. Ich bin immer noch ein Mensch, ich bin hungrig und leer, aber immer noch stark. Ich bin hier und am Leben, ich bin immer noch ein Mensch. Ich bin müde und klein, aber immer noch wach. Ich bin hier und ich lebe, ich bin immer noch ein Mensch. Ich bin töricht und jung, ich bin weise und alt. Und so soll es sein, ich bin immer noch ein Mensch. Wir sind die Kälte und das Licht, wir sind die Sinnflut und der Regen, sind Verirrte auf dem Weg zwischen hier und Leben. Wir sind der Fluch und auch der Segen, wir sind die Flamme, die erlischt, wir sind der Anfang und das Ende, wir sind die Sehnsucht nach dem Licht. Niemand kann mir sagen, was ich tun muss, damit ich lieben kann. Niemand kann mir sagen, was ich denke, was ich fühle. Kannst du meine Wunden heilen? Ich ging den ganzen Weg mit dir. Zwischen allen Welten warst du bei mir. Ja, hallo und da bin ich wieder hier für euch dabei. Ich bin der Pierre und wir haben jetzt die Interpretenvorstellung von Soul and Sadness. Ein bisschen Hintergrundwissen über diese Band, aber erst natürlich der Titel. Das war immer noch aus dem Album Zwischenwelt von Soul and Sadness, aber immer noch die Live-Version ist in der Guten-Namen-EP. Ich weiß auch nicht wieso, aber das werden wir gleich erfahren, weil ich habe hier den Wikipedia-Artikel vor mir liegen und ich will ja die Band vorstellen. So, allgemeine Information. Rock. Ja, also ich bin eher der Meinung, dass eine Art Rammstein-Band. So, gegründet wurde sie 2000 und aufgelöst 2010. Der Hintergrund ist, dass viele Raubkopien, also die Band sagte, es seien zu viele Raubkopien im Internet vorhanden und deswegen haben sie ihre Musik unter CC gestellt, auf Jamendo hochgeladen, wo ich das auch herab und legal verwenden darf. Und haben sich dann dementsprechend aufgelöst. Sie wollten keine geteilte Fangemeinde haben. Ich persönlich hätte die Alben selber gekauft, aber da waren wohl doch viele dagegen, etwas zu kaufen. Ich persönlich, wenn ich Musik mag, wenn ich sie bei YouTube höre, dann kaufe ich sie mir auch, wenn ich sie richtig mag. Aber ich höre wohl kaum Musik auf YouTube. Und wenn, dann ist es nur CC-Musik, die habe ich in meinem WinApp drin und die ist hierfür, für so eine Radioshow. Also, Besetzung. Gesang. Stefan Siegel. Querflöte. Anton Gleisner. Keyboard. Julia Siegel. Geboren Hänel. Ab 2004. Keyboard. Max Gröger. Ab 2004. Gitarre. Michael oder Michael Zirak. Ab 2009. Ehemalige Mitglieder: Keyboard Mali Bar 2002 bis 2004 und Gitarre Daniel Friedrich 2006 bis 2009. So, als erstes kam 2003 bis 2004 das Album Sehnsucht. Davon habe ich keinen Titel, soweit ich weiß. Nee. Dann kam 2005 Kampf. 2006 und 2007 Sehnsucht 3. 2008 kam Zwischenwelt, wovon ich eigentlich der Meinung bin, dass das Beste ist. Das beste Album von denen. Und 2010 halt das Ende. Aber ich rede zu viel. Nächstes Stück und zwar Solid Sadness mit Spiel des Lebens. Ist 4 Minuten 11 lang. Also die meisten Lieder von denen sind für mehr, länger als 4 Minuten. Und oder fast 4 Minuten lang. Und ja, viel Spaß damit. Bis gleich. traurig zu sein. Wann kommt das schwarze Loch? Ich falle hinein. Es ist da, es gibt es doch. Existiert in meinem Kopf. Es ist da, es gibt es doch. Existiert in meinem Kopf. Spiel des Lebens von Soul and Sadness. Und weiter geht's mit der Vorstellung. Ich fange gleich am Ende an mit dem Album Zwischenwelt, weil mir braucht man über diese Band eigentlich nichts zu sagen, außer Disco, Graffiti und sonst nur. Das eben Spiel des Lebens immer noch. Gleich das nächste Lied, Tote Seelen lieben nicht, sowie Neues Leben sind meine absoluten Lieblingslieder von denen und die kann ich hören rauf und runter, bis mir die Ohren qualmen. Okay, dann zitiere ich mal. 2008 Zwischenwelt. Der Release-Termin für das erwartete Album Zwischenwelt fiel dann schließlich auf Oktober 2008. Erste Rezensionen fielen positiv aus. Später wurde das Album zusätzlich zur physischen Veröffentlichung, also CD, falls jemand das noch kennen würde oder kennt, auch unter einer Creative Commons Lizenz frei zum Download angeboten. Die Band äußerte sich hierzu in ihrem Blog und konstatierte, okay, diesen Schritt gegangen zu sein, weil Zwischenwelt ohnehin schon illegal bei mehreren Hostern und Tauschbörsen erhältlich war. Folge dieses neuen Weges war, dass die gute Name-EP, da haben wir es jetzt, von 2009 ausschließlich frei und digital angeboten wurden. Die bevorzugten Portale sind hierbei Yamendo, wo ich das her habe, und Last.fm. Für alle, die es nicht wissen, Last.fm ist sowas wie Spotify oder Simfy, nur kostenlos halt. Ja. Toll, nicht? So eine Band. Da hätte ich wirklich jede, wenn es mir gefällt, hätte ich es wohl gekauft, aber die hätten weitermachen müssen. Wirklich. Also übrigens das, was ihr da so rauschen hört, ist kein Staubsauger, das ist mein Kühler. Und die Band, die ist unvergleichlich gut, ey. Ist nur meine Meinung, ihr könnt euch selber eine bilden. Auf jeden Fall geht's jetzt weiter mit dem nächsten Lied. Tote Seelen lieben Tote Seelen lieben nicht. Und danach, ja, zwei Lieder auf einmal, sonst bin ich ja gleich durch. Der zweite Weg, ebenfalls von Soul and Sadness, beides aus dem Album mit, nee, Spiel des Lebens kommt aus Auf Sehnsucht folgt Ernst, da ist das Album. Gleich haben wir noch Lieblos und Menschmaschine, nee, Menschlichkeit habe ich nicht, aber Tote Seelen lieben nicht und Der zweite Weg, beides aus Zwischenwelt. Viel Spaß damit und bis gleich. Thank you.

Verhältnis zu Fanvideos. Am 8. April 2009 veröffentlichte die Band auf YouTube und MySpace Video ein Vlog, in dem sich Stefan Siegel, Bandgründer, sehr energisch über die Verwendung der Musik der Band in Bildcollagen äußerte. Er sprach der Mehrzahl der veröffentlichten Mashups Kreativität, Aktualität und den Nutzen als Promotion für die Band ab. Zugleich versprach er, von rechtlichen Schritten Abstand zu nehmen und relativierte in einem späteren Vlog seine Aussagen, da er die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe. Was ich vielleicht sehen kann, weil Jahr 2012, das ist jetzt, und auf Sehnsucht folgt Ernüchterung kam raus. Also da läuft noch was, aber ich weiß nicht, was stimmen soll. Diskografie. Demos 2010 Sins and Servants als SIS, 2001 Love's a Game, Love's a Lie als SIS, 2002 Pure Sadness als SIS Soul and Sadness, also der Name stand bis dahin noch nicht bekannt, also fest. Alben 2003 minus, also 2003 Sehnsucht nach dem Licht, 2004 auf Sehnsucht folgt Ernüchterung, scheint wohl ein Upload dieses Jahres zu gewesen zu sein, weiß ich nicht. 2008 Zwischenwelt und 2012 Hier am Leben, Hier und am Leben, Neuvertonung und Remixe. Online Singles 2005 Kampf, Ausrufezeichen, 2008 OST, 2008 und 2009 Gute Name B. Ja, dann kommt das nächste Lied dran, nämlich Neues Leben aus dem Album, jetzt nicht Versprechen, sondern ja, Zwischenwelt, 4 Minuten 12 lang, bis gleich. Viel Spaß. Maus, ja, Maus nervt. Media macht billig Scheiße. Da hat wohl gerade mein Winamp geleckt. Viel Spaß. Glaubst du, dass irgendwer dich gern hat? Glaubst du, dass Der merkt mal wieder, wir sind keine Profis. Ja, die Internetverbindung ist gerade zusammengebrochen und der Computer hat sich aufgeregt, dass das so gekommen ist. Ich sehe auch gerade, die Transferrate ist nicht gerade hoch. Ich mache ja mal schnell weiter. Tickel. Da Maus funktioniert auch wieder. Ja, so, die Trevia. Die Musiker der Band sind oder waren neben ihrer Tätigkeit bei Soul and Sadness noch in vielen anderen Projekten tätig. Max Gröger hat die Regensburg Ambient Band Human vs. Machine gegründet. Daniel Friedrich die Beiruter Sinfonie Rock Band Zyklus N. In beiden spielt auch Stefan Siegel mit, der außerdem noch Gitarrist bei Transit Poetry ist. Siegel war im Herbst 2006 als Aushilfskeyboarder mit Das Ich auf Tour. Anton Gleisner ist Mitglied im Konzertchor St. Anton in Regensburg und Bassist, also in Regensburg wurde das gegründet, ist eine deutsche Band, habe ich ganz, ganz vergessen. Bassist beim Trip-Hop-Projekt Pray for Ravens. Michael Zirek ist zusätzlich Sänger und Gitarrist seiner eigenen Band Shatter Shell. Nach der Auflösung gegründeten Zirek, Gröger und Siegel die Band Territeria. Okay, da muss ich mal reinhören in diese Band. Ja, so schön kann das wohl sein. Ich denke, das war's dann auch heute mit Verzögerung und Lags, wie man es kennt. Mit dem letzten Lied, Die Menschenmaschine. Lieblos werde ich nicht mehr im Anschluss spielen. Dafür werde ich es in die Show mit einbinden, die demnächst auch rauskommt, noch diese Ferien. Das war die Interpretenvorstellung von Soul and Sadness. Bis zum nächsten Mal, wünscht euch Pierre. Seid glücklich und hört euch's an. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Was für ein Glück, dass der Mensch seinen Weg schon längst verloren hat. Lebt, um zu sterben, ein Zahnrad im Getriebe. Wacht jeden Tag auf den Weg. Seiner Zwischenwelt, sein oder nicht sein, zwischen Hier und Liebe. Macht jeden Tag auf den Weg, seiner Zwischenwelt, sein oder nicht sein, zwischen Hier und Liebe. Eben noch Erden, Donaustahl, wandelt sich der Erdegrund zu Asche, Wände aus Beton, die den Himmel teilen. Ich muss hier raus, ich muss hier weg. Eine Gestalt, einem Menschen ähnlich, kommt mir entgegen, sagt kein Wort. Kein Gesicht und keine Regung, mein Gott, er sieht so aus wie ich. Schreitet weiter, keine Ziele, kein Verlangen und kein Grund. Wenn ich nicht funktioniere, frag nicht, sondern mach. Das kann nur ich, das kann ich nicht. Wollt ihr wirklich Menschen sein oder ewig leben? Eure Hülle bauen und Eden übersehen. Steig in die Maschine und es wird von alleine gehen. Wollt ihr wirklich Menschen sein, euren Gott verhöhnen? Eure Hülle bauen und über sie regieren. Aber ohne Seele wirst du niemals funktionieren. Recht auf Leben, abgespeist mit dem Zwang zu reagieren. Wohlbehütet, allein gelassen, da musst du durch, das ist dein Weg. Eine Gestalt gleich einem Kinde schweigt mich laut mit seinen Blicken an. Dies ist kein Wort, dies ist kein Denken. In diesem Kopf hier ist kein Platz für mich. Getriebe wacht jeden Tag auf den Wegen seiner Zwischenwelt. Sein oder nicht sein zwischen hier und Leben.